make. Just stay alive. You gotta do what you gotta do. Just ride. You gotta take what you gotta take. Just stay alive. You gotta do what you gotta do. Gonna do about it. Sunshine Life, Electronic Music Radio. We'll be right back. Sascha Live ist immer noch für euch live bei der Time Bomb in der Mainmarkthalle in Mannheim. Und ich habe auch schon wieder den nächsten Mann hier am Start. Den kennt ihr eigentlich auch schon von Sunshine Live, aber den kennt ihr schon viel länger. Mr. Karotte in the house. Hallo Falk, alles gut? Ja, auf jeden Fall. Hast schon richtig viel Spaß gehabt. Oh my God. Momentan werden wir hier bei unserem Übertragungspult, werden wir gerade schön Bescheid von der einen Seite Mr. Karl Cox und auf der anderen Seite Sven Feht. Ja, das ist immer das Ding, weil ihr sitzt immer, Sunshine Live sitzt immer zwischen Floor 1 und Floor 2 und da hören die Moderatoren, also der Falk hört da jedes Mal immer ein Mischmasch von allem und das bringt gar nichts. Hört sich an wie Breakbeat gerade. Ja, ganz schlimm, oder? Du hast dein Set schon hinter dir, wie war's? Ja, es war, ich habe eins meiner schlechtesten Sets seit Jahren gespielt. Ach komm. Ja, die, irgendwie die Monitorboxen haben gedoppelt, ganz schlimm. Oh. Aber was geil war, das war wirklich geil, bei der letzten Platte von Tiefschwarz hat der ganze Floor angefangen schon zu schreien, Karotte, Karotte. Das war Gänsehaut. Aber das war wild. Aber man hätte, ich fand's nicht so gut. Aber hast trotzdem ein bisschen Spaß gehabt, oder? Ja klar, ey, Spaß hab ich immer auf der Timeboard. Spaß muss sein. Spaß muss sein, 3 Tage wach, nee, immer noch nicht. Ja, was ist bei dir jetzt? Gehst du jetzt noch ein bisschen feiern oder gehst du nach Hause? Nee, ich gehe jetzt natürlich zu Monsieur Laurent Garnier. Ah, oui. Oh. Auf den Chill-Out-Floor ist der, oh, heute, ne? My lovely Monsieur Laurent Garnier. Ja, der ist auf Floor 5. Genau, wir haben hier 5 Floors. Hier geht es noch bis 14 Uhr weiter. Also ist schon unglaublich, was da noch alles passieren wird heute hier. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir wünschen ja, allen... würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall auch mal viel Spaß ja, beim Feiern. Ja, den Zuhörern auch ganz viel Spaß. Sunshine Live in der Haus. Alle genau. Viel Spaß. Ey, Falk, jetzt würg ihn mal. Ah, der hört gerade. Warte mal. Der Tobi will jetzt auch noch was reden. Egal, tschüss. We'll be right back. Thank you.

Hey, hey, hey, ihr seid auf Sunshine Live und wir senden live von der Time Warp 2008 hier aus Mannheim in der Mainmarkthalle. Und ich habe hier jetzt den Falco. Falco, wie läuft der Abend bisher für dich? Was geht hier so ab? Erklär das mal den Leuten. Ja, wir drehen gerade hier alles ein bisschen rum. Jetzt interviewt Chris Liebing mich. Übrigens heiße ich Falk. Oh, ich habe immer gedacht, du heißt Falco, ja? Ja. Und dein Spitzname ist Falk. Nee, mein richtiger Name ist Falk. Und ich wollte dir sagen, ich wollte nett sein und dich mit deinem richtigen Namen ansprechen. Nee, passt schon, weil mein Nachname fängt mit O an. Falk O. Punkt, das habe ich doch auch gemeint. Genau. Ja, Falk, du bist hier schon den ganzen Abend jetzt auf der Time Warp und ihr habt hier eine sehr interessante Location. Also ihr müsst das euch so vorstellen, die Time Warp hat insgesamt, glaube ich, 5 Floors. Wir übertragen heute Abend von jedem Floor ein wenig was. Nein, wir übertragen nur von Floor 1 und von Floor 2 abwechselnd. Und von Floor 3 und von Floor 4. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gelernt. Und der Sunshine Live Stand, wo wir uns gerade befinden, ist genau zwischen Floor 1 und Floor 2. Das heißt, man hört hier einen interessanten Mix von Musik. Ja, also ich habe mit Karotte vorhin schon darüber gesprochen, das hört sich an wie Breakbeat. Ja, total, oder? Ja, aber passt das schon. Das hat zusammengenommen irgendwie so 250 BPM, habe ich so das Gefühl. Ich meine, wann bekommt man das schon mal geboten? Eben Carl Cox und Sven Feld gleichzeitig. Ja, zwischendrin eigentlich, Sandwich. Ja, ne? Ja. Und wen übertragt ihr denn gerade? Jetzt momentan muss ich selber gerade mal schauen. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade bei Moon Boutica, genau. Ah, Leute, ihr hört live Moon Boutica. Auch nette Jungs. Haben die auch schon heute was erzählt auf Sunshine Live? Ich habe sie vorhin schon interviewt. Das Interview werden wir dann gleich noch hören. Ah, hier läuft nicht alles live auf Sunshine Live. Ja, nee, das Problem ist, du musst manchmal die DJs wirklich alle hintereinander abpassen. Und dann, die hast dann meistens so innerhalb von einer Viertelstunde hast du alle DJs hintereinander. Und dann werden die Interviews dann später alle mal so eingespielt. Okay, und du machst das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, oder? Du machst die Time Warp, quasi die Übertragung, moderierst du die ganze Nacht? Genau. Das heißt, das ist schon so eine lockere 14-Stunden-Session, oder wie lang? Zum Glück nur 10 Stunden. 10 weil Stunden? Ich glaube, dann würde ich selbst mal irgendwann durchdrehen. Und seit wie vielen Jahren machst du das? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Kannst du dich nach so 9 Stunden immer noch... Verstehst du da selber noch, was du sagst? Hä? Genau, Leute. Ich glaube, ich muss den Falk jetzt ablösen. Ach, da habe ich kein Problem mit. Und bleib jetzt einfach hier sitzen. Ich glaube, deine Frau hätte was dagegen, oder? Nee, die ist schon nach Hause gefahren. Ah, ich grüße okay. Schön, wenn sie mich gerade im Radio hört. Und ich glaube, ich bleib jetzt sitzen. Das ist total gemütlich bei euch. Also, ihr habt es mitbekommen. Chris Liebing bleibt jetzt bei uns hier am Sunshine Live Stand. Ja. Ich wollte ja eh schon lange mal eine Sendung bei euch machen. Also, mein Chef hört zu, glaube ich. Ah, alles klar. Schöne Grüße. Und hier haben wir auch den Brian Sanhachi, der hat live gespielt. Ich weiß nicht, habt ihr den auch übertragen? Haben wir auch schon übertragen. Habt ihr auch übertragen? Übertragen nicht, aber wir haben ihn interviewt. Ihr habt den schon interviewt? Dann rede ich nicht mehr mit dir. Ja, mich haben sie schon interviewt. Ah, alles klar. Hast du trotzdem noch Spaß hier, auch nach deinem Live-Set? Ja, logo. Und wo warst du gerade? Auf der bösen Bühne da. Wo ist denn die böse Bühne? Von mir aus links. Und was läuft da gerade? Sven Feld. Und wieso ist das die böse Bühne? Weil es da oben voll ist und mir nicht gefällt. Okay, dann geh wieder auf die andere Bühne. Mach ich jetzt auch. Da spielt noch der Karl. Der gefällt mir aber auch nicht. Aber, Brian, jetzt sei nicht so negativ. Was gefällt dir denn heute Abend? Ich hab mir gefallen. Oh, das ist mal... Und du hast mir gefallen. Oh, danke schön. Aber das ist jetzt mal ein sehr selbstbewusster Lifehack. So wollen wir das haben. Auf jeden Fall. Das ist live. Life is life. Ja, wenn er das morgen hört, wird er sich auch ärgern. Ja, lieber Chris, dann würde ich sagen, jetzt drehen wir mal kurz wieder die Rolle rum. Oh. Ne? Du hast ja vorhin auch live gespielt. Haben wir immer noch Sendezeit? Können wir so lange reden? Ja, klar. Ich bin auf verschiedenen Radiosendungen, die ich selber moderiert habe, rausgeflogen, weil ich immer länger als 2 Minuten geredet habe. Mein Chef, hör zu, ich weiß, ich werde wieder auch einen Arsch getreten. Also bei UFM war das so. Okay. Jetzt bist du ja raus, da kannst du sagen, ne? Ja, bei 1 live bin ich rausgeflogen, weil ich zu viel den Leuten erzählt habe, wie toll ich irgendwie eine gewisse Art von Musik finde. Ich durfte keine Werbung machen. Aber bei euch ist das irgendwie lockerer, ich finde das schön. Wir sind Sunshine Live. Ja, da ist es super. Aber gerne, wenn wir noch ein bisschen reden dürfen, frag mich was. Ja, also du hast ja vorhin live gespielt und kein DJ-Set, ne? Nein. Ja, das kann man nicht unbedingt jetzt so sagen. Ich spiele ja nicht mehr mit Vinyl, ich spiele mit 2 Rechnern, ich mache sehr viel quasi... Manipulation der Musik in Echtzeit, würde ich das mal nennen. Live Remixen. Ja, aber es ist nicht alles mein eigener Krempel, den ich da spiele. Es ist unglaublich viel von anderen Leuten. Das heißt, ich würde mich nicht Live-Act nennen. Ich mache einfach Musik irgendwie. Ich versuche das zu nutzen, was ich zur Verfügung habe, so dass das, was aus den Lautsprechern rauskommt, am meisten Spaß macht. Also ich bemühe mich. Ich weiß nicht, ob es immer funktioniert, aber das versuche ich. Du hast ja heute Mittag auch sozusagen einen Workshop hier mitgemacht. Oh ja. Beziehungsweise du warst der Mann, der alles erklärt hat. Das war hochinteressant. Weil das, was ich tue, dazu stehe ich ja auch und ich möchte den Leuten erklären, warum ich das tue und wie ich es auch mache. Und es war toll, dass so viele Leute sich das anschauen wollten und es war auch hochinteressant und, kann ich jetzt gerade erwähnen, Dreisat hat einen kleinen Film darüber gemacht. Wow. Und auch über die Time Warp heute Abend und nächsten Sonntag um, glaube ich, entweder 16.30 Uhr oder 19.30 Uhr auf Dreisat könnt ihr das dann sehen. Oh, da müssen wir doch direkt mal reinschalten. Ja. Ja, lieber Chris. Was steht so an bei dir demnächst produktionstechnisch? Was kommt auf den Markt von dir? Mann, ich bin so schlecht im Werbung machen, weil ich immer selber nie weiß, was unbedingt passiert gerade. Wir haben gerade eine DVD rausgebracht von der letzten Saison Ibiza, Spin Club auf Ibiza, die sehr schön geworden ist, muss ich selber sagen, obwohl wir die so spontan eigentlich erst in der letzten Woche produziert haben. Ah, okay. Und da sind zwei Mix-CDs bei und eine DVD, super. Also kann ich nur empfehlen. Ja, und dann kommt demnächst eine 10-Jahres-Best-of-Remix-CD von mir raus. Das ist so eine Doppel-CD. Da habe ich ausgesucht, so die besten Remixe, die ich machen durfte in den letzten 10 Jahren und die besten Leute, die meine Sachen geremixt haben in den letzten 10 Jahren. Das hört sich sehr interessant an. Und ja, das ist interessant. Es war auch sehr interessant, das irgendwie zusammenzustellen. Da hat man so ein bisschen auch die Entwicklung gesehen, auch was den Sound angeht. Ich fand, die alten Sachen haben fürchterlich geklungen. Und zum Glück war im Mastering noch ein bisschen was möglich. Und von daher glaube ich, das ist eine interessante und schöne CD, was sie die letzten 10 Jahre widerspiegelt. Kommt nochmal wann genau raus? Gute Frage. Okay, nächste Frage. Innerhalb der nächsten 4 Wochen oder 3 Wochen. Okay, aber ich denke, man kann mal auf der Webseite nachlesen, oder? Das kann man auf der Webseite nachlesen. Und was wir noch ganz Besonderes machen, ist, ich glaube, am 3. Mai, für die Leute, die das hier hören, im Sendegebiet, im MTW in Frankfurt, machen wir eine Spin-Club-Party mit unseren Ibiza-Tänzerinnen, mit Adam Beyer, mit DJ Emerson, mit Uncle Costa, mit Brian Sanhaji live. Eine schöne Party im MTW in Offenbach, super tolle Location, direkt am Main. Da geht morgens die Sonne auf, wir haben eine Terrasse, alles toll, fast wie in Ibiza. Und abends geht sie wieder unter. Und abends geht sie wieder unter, oder? Da sind wir, glaube ich, nicht mehr da. Chris, ich würde sagen, wir feiern alle jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und ja, spätestens nächstes Jahr sehen wir uns wieder hier, spätestens oder? Spätestens nächstes Jahr. Und vielleicht überlasse ich dir den Platz jetzt wieder. Okay. Mal schauen. Viel Spaß noch beim Weiterzuhören. Wir haben euch jetzt genug zugetextet. Hört weiter, Sunshine Live. Viel Spaß. Stop and go. Sunshine Live. Stauschau. Mit einer Meldung für die Autofahrer auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen dem Engelbergtunnel und dem Dreieck-Leonberg. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle auf der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart zwischen dem Engelbergtunnel und Dreieck-Leonberg. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Sunshine Live, Electronic Music Radio. We'll be right back. und da klinke ich mich nochmal kurz ein, denn jetzt ist es soweit. Jetzt schalten wir direkt auf den Floor 2. Jetzt gibt es für euch eine Stunde Sven Fehd. Ihr seid immer noch dabei auf Sunshine Live. Ich bin Falk und wünsche euch viel Spaß mit Mr. Gute Laune.